Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen 20 Jahre Autorenlesen im Funkhaus waren im März dieses Jahres der Wiener Schriftsteller Ernst Jandl, die Sängerin Lauren Newton und die NDR Big Band unter ihrem Leiter Dieter Glawischnik Gäste einer öffentlichen Veranstaltung im Funkhaus Hannover. Laut und Luise, The Best of Ernst Jandl und Dieter Glawischnik, so lautete der Titel. Hören Sie nun den Mitschnitt des Abends vom 11. März. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bleiflott, und flott war das Wort, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Im Schanflang war das Wort, schon das Wort war bleiflott, schon flott war das Wort, schon das Wort ist Fleisch geworden, schon schat schunter schon's gewohnt. Schim, schan, schlan, schar, das Wort, schlun, schasch, wort, schar, bleib, flott, schon flott war das Wort, schon schasch, wort, schleisch, geschlorden, schon schat, schlunter, schlunz, geschlont. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep Beb, beb, beb, beb, beb. Bla, bla, bla, bla. Beb, beb, beb, beb. Bla, bla, bla. Beb, beb, beb, beb, beb, beb. Beb, beb, beb, beb, beb, beb. Bla, bla, bla, bla. Beb, beb. Porträt eines Mädchens. Blond. Blauäugig. Fragment. Wenn ihr rettet, es wird bald. Übermorgen ist der Tumpo. Ja, Herr Pfarr. Eingerückt bist. Vater, komm, erzähl, wie's geschossen hast. Vater, komm, erzähl, wie's verwundt worden bist. Vater, komm, erzähl, wie's gefallen bist. Vater, komm, erzähl vom Krieg. Thank you. Hab Angst. Wann hast Angst? Henker messen schwebende Hemden, gefesselte Dänen bemessene Strecken, Henker berechnen bequeme Brechstellen, gefesselte Essen, enge Fenster leer. Henker sehen gefesselte, zerbrechende Stege flechten. Gefesselte, zertreten, erbetene Erdbeben. Henker entfernen letzte Seeflecken. Gefesselte essen zerquetschte Kehlen. Leute dumm, fallen mal so viel Leute dumm. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da. Oder fehlt einer? Im Reich der Toten. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a fleck on the flag. Let's putzen. A riss in the flag. Let's nähen. Where's the Nadel? Now that's getan. Let's throw it into a track. That's a zweck. Auch Hitler war ein Österreicher, nicht nur Christus. Hermann, sei ein fesches Haus, komm auf den Balkon heraus. Wiener Volksspruch 1938. Privater Marsch. Schmackel, schmackel, bunz, bunz. Schmackel, schmackel, bunz. Schmackel, schmackel, bunz, bunz. Schmackel, schmackel, bunz. Schmackel, bunz, bunz, bunz. Schmackel, bunz, bunz, bunz. Schmackel, bunz, bunz, bunz. Schmackel, bunz, schmackel, bunz. Schmackel, bunz, bunz. Schmackel, bunz. A love story. Dringend. D, dr, dri, dring, ring, inge, gen, kent, ent, d, d. A love story. Drin, ring, inge, gen, gen, ent, ent, d. Why can I not sing to you? I just love to sing to you, but I ain't got a voice, I fear, that you'd love to hear. Das Tier, Mensch. Das Tier, Tier. Der Schöpfer beider sei gelobt. Der Brüllen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Brunnen. Unendlich, unentbehrlich, unentgeltlich, die Haarnadel einer Forelle, die blauen Handschuhe einer Henne, die Mütze einer roten Maus. Liege, geh, Ecke, liege, geh, Ecke, liege. Aufsaum! Pfau, au, Pfau, au, Pfau, au, Ameisen, Eisen, Ameisen, Eisen, au, Pfau, Eisen, Ameisen, au, Bälle, Bälle, Pfau, au, Ameisen, Eisen, Bälle, Bälle, Bälle, Bälle. Fliege, geh, Fliege, geh, Fliege, geh, Fliege, geh, Bälle, Kartelle, Kartelle, Kartelle, Fliege, geh, Ameisen, Fliege, Pfau, Bälle, Fliege, Eisen, Bälle, au, Bälle, Kartelle, Bälle, Kartelle, Fliege, Kartelle, Kartelle, Bälle, Kartelle, geh, Fliege, geh. Bär, Ameisen, Eisen, Bälle, Bälle, Fliege, Fliege, geh, weg, Ecke, Ameisen, Ecke. Vermessen. Von den Füßen abwärts. Von den Füßen aufwärts. Ein Mensch. Von den Knien abwärts. Ein Mensch. Von den Knien aufwärts. Ein Mensch. Von den Hüften abwärts. Ein Mensch. Von den Hüften aufwärts. Ein Mensch. Von den Schultern abwärts. Ein Mensch. Von den Schultern aufwärts. Ein Mensch. Vom Scheitel abwärts. Ein Mensch. Vom Scheitel aufwärts.

habe immer etwas zu sagen gehabt und er habe immer gewusst, dass man es so und so und so sagen könne. Und so habe er sich nie darum mühen müssen, etwas zu sagen, wohl aber um die Art und Weise dieses Sagens. Denn in dem, was man zu sagen hat, gibt es keine Alternative. Aber für die Art und Weise, es zu sagen, gibt es eine unbestimmte Zahl von Möglichkeiten. Es gibt Dichter, die alles Mögliche sagen und dies immer auf die gleiche Weise. Solches zu tun habe ihn nie gereizt. Denn zu sagen gäbe es schließlich nur eines. Dieses aber immer wieder und auf immer neue Weise. Jeden Tag da festnageln, ich will, dass nicht mehr entkomme mir, dass nicht einer entkomme mir mehr, nicht ein einziger mehr mir entkomme wie vorher, als so viele ich nicht festgenagelt habe mit Gedicht. Vernagelt. Bist du vernagelt? Ja, ich bin vernagelt. Mein Gott, du bist wie vernagelt. Ich bin ja vernagelt. Einmal wird dir schon der Knopf aufgehen. Was heißt Knopf? Ich bin richtig vernagelt. So lass ich dich nicht allein, mein Kind. So hast du mich aber zurückgelassen, Mama. Schwung. Wenn 5 Gedichte pro Tag schreiben ich will, müsste ich schon einen ziemlichen Schwung haben. Manchmal sieht es danach aus. Manchmal sehen die Gedichte danach aus. Das heraus springt, was nie darin war, darauf wartet. Der Sprecher schweigt, kopfschüttelnd bleibt sein Publikum nicht lange. Die Rache der Sprache ist das Gedicht. Theaterstücken und wie verrückt an neuen Gedichten. Und die Maler malen wie verrückt an ihren neuen Bildern. Und die Bildhauer hämmern wie verrückt auf ihren Stein. Und die Komponisten tragen wie verrückt ihre hässlichen Noten ein. Und die Musiker Tag und Nacht rasen wie verrückt in ihr Sack. Ihre Trompete, ihre Posaune, Klarinette, Flöte und Bohle. Vergott, wie verrückt, wie verrückt, die Fähigkeit und Thank you. wenn es erst sei verdammtes Taubengeschrei. Viertel acht, es erst sei verdammtes Kindergetrampel. Als bald ertöne der Wecker, er ihn abstelle. Viertel vor neun, er besitze kein Aufstehvermögen. Halb zehn, und er wälze sich im Schweiß. Er richte sich auf und falle sofort wieder zurück. Auf dem Bettrand zu sitzen sei ihm geglückt. Er könne stehen, dicke Polster und Decke ins Bettlaken. Nach nebenan schaffe er das Bettzeug gegen Rückfälligkeit. Die Zigarette entfache den Tag. Tabak. Ja. Tabak. Viel Tabak. Gut. Schöner Tabak. Ja. Tabak. Gesagt, Sterne aufschneiden, Nacht geworden, Schere genommen, Stern geschnitten, Stern verschwunden, weh getan, Daumen gefunden. Mutter gesagt, Sterne aufschneiden, Sterne geschnitten, geschnitten, geschnitten, dunkel gemacht, aufgewacht, Finger, Zehen, Nase gefunden. Sterne ausschneiden. Mutter, bitte, nicht leiden, nicht leiden. Mutter gelacht, Schere, Klopf, Dummkopf, ab in Kochtopf. nach altem Brauch. Keiner schließlich hat es gewollt. Jeder schließlich hat es getan. Das hört sich an wie Lüge und ist es auch. Kein Weg sein. Und ich tue ihn auch nicht suchen. Ich tue, was ich tue, was ich tun müssen tue. Immer sein da die, die sagen, das du müssen tun und das du müssen tun. Und ich sein das, was da ja sagen tut. Ja, ich immer tu ja sagen. Und dann nicht mehr sagen, das falsch war das ja sagen. Ja, ganz falsch. My own song. Ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt. Ich will nicht ihr sein, so wie ihr mich wollt. Ich will nicht sein wie ihr, so wie ihr mich wollt. Ich will nicht sein wie ihr seid, so wie ihr mich wollt. Ich will nicht sein wie ihr sein wollt. So wie ihr mich wollt. Nicht wie ihr mich wollt, wie ich sein will ich sein. Nicht wie ihr mich wollt, wie ich bin, will ich sein. Nicht wie ihr mich wollt, wie ich will ich sein. Nicht wie ihr mich wollt, ich will ich sein. Nicht wie ihr mich wollt, will ich sein, ich will sein. Unaniert, ununterbrochen. Es zittert das ganze Haus. Abhilfe. Man schleicht sich an, reißt die Tür auf, sofort hört er auf. Man schlägt die Tür zu, einige Zeit bleibt Ruhe. Wie viele Kinder haben Sie eigentlich? 7. 2 von der ersten Frau, 2 von der zweiten Frau, 2 von der dritten Frau und 1. Ein ganz kleines. Von mir selber. Thank you. Three wives. I never remember my second wife. I never remember my third wife. I always remember what I always remember. Ain't ever even had a first wife. Jazz me if you can. Woman says to man, sagt der Mann zu reuten, tatzt mich wohl für deppert halten. Wir wollen wissen, wo wir herkommen. Wer ist unser Urahn, unser Altvorderer, dieses Arschloch? Damit wir uns ihm ehrfürchtig nahen. Damit wir uns ihm ehrfürchtig nahen. Glauben und gestehen. Ich glaube, dass meinem toten Großvater Anton und und meiner toten Großmutter Marie. Und meiner toten Mutter Luise. Und meinem toten Vater Viktor. Und meinen toten Vettern Herbert und Hans. Und meinen toten Onkeln und Tanten. Und meinem toten Freund Dietrich. Und allen Toten, die ich lebendig gekannt habe. Ich niemals irgendwo wieder begegnen werde. Und ich gestehe, dass irgendeinem von ihnen, wie sehr ich ihn auch geliebt haben mochte, jemals irgendwo wieder zu begegnen, ich nicht den leisesten Wunsch hege. Thank you. Mit der einen Hand, der Knabe zeigt nach oben. Mit der anderen auf den frischen Grabhügel und lacht. Wenn der Großvater da unten ist, wie soll er dann da oben sein? Ach ja, die Seele. Keine Enttäuschung, bloß eine Berichtigung. Weiß der Teufel was, ich hätte spüren sollen, von der ersten Hostie auf nüchternem Magen, auserwählt zur Frühkommunion von meiner Mutter, die mir versprach, dass ich es spüren würde, wie Jesus in mich komme, und mich dann fragte, ob ich es gespürt hätte, weiß der Teufel, was ich darauf antwortete. Zweierlei Handzeichen. Ich bekreuzige mich vor jeder Kirche. Ich bezwetschkige mich vor jedem Obstgarten. Wie ich Ersteres tue, weiß jeder Katholik. Wie ich Letzteres tue, ich allein. Die Zeit vergeht. Lustig. Lust, Lust, tick, tick. Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Lust, Ich will nicht aufhören, in die Dämmerung hinein zu schreiben. Zeilen, die zerfallen und Zeilen, die hängen bleiben, eine kleine Weile. An einzelnen Blättern, in einzelnen Büchern, in einzelnen Gedächtnissen. So hätte ich mich gern wieder erlebt nach den kommenden Finsternissen. Diesen Tag begehen wie einen Grund oder wie ein Fest. Ohne Grund zu einem Fest. Ohne festen Grund. Ottos Mops. Ottos Mops trotzt. Otto, fort, Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. Seien gekommen, einen Hund in den Küchen und gestohlen haben den Kuchen, einen Ei. Sollen heißen ein Hoden. Und haben genommen den Kuchen ein Messer und haben geschnitten sich ab den Ei Nummer 2. Sollen heißen den Hoden Nummer 2. Und hingeschmissen haben auf den Hunden und gebrüllen, da haben du Sau. Und sich an dem Messer gestoßen haben in Brusten, sollen heißen in Herzen. Und sich also umgewandelt haben in Geschlechten, sollen heißen herausgewandelt. Aus Menschengeschlechten überhaupt. Das sei dann gegangen in ein Trompeten und sei so herausgekommen ein Lieden, dem wird allen bekannt sein. Aber nicht mehr Eulen sein. Bin schon zu lang Eulen gewesen. Will auch nicht mehr Eulen sein. Bin auch schon zu lang Eulen gewesen. Ja, mit dir da. Mit dir da auch. Bin nicht mehr Eulen, ja. Bin nicht mehr Eulen auch. Ja, ja. Ja. Wer einmal Eulen war, der wird Eulen bleiben immer. Ja. Ja, ja.